Fanboys. Heute mit dem Dom. Hallo und mit dem Herrn Zeitlos. Ja, hallo und mit dem Dom. Und dem Martin. Zeitlos. Sehr zeitlos alles. Ja, zweimal Dom, einmal Martin, einmal zeitlos. Mal anders heute. Jo. Ja, wir waren uns ja sehr einig letztes Mal, dass 2007 nicht so das prickelnde Jahr war. Nee. Auch irgendwie nichts Neues und irgendwie auch für uns persönlich keine bahnbrechenden neuen Gadgets oder nee, so. Nee. Nichts, was irgendwie unser ganzes Leben und unsere ganze Firma verändert hätte. Ja. Genau. Allerdings wurde, das hatten wir tatsächlich vergessen, ein Gerät vorgestellt, was nicht nur ein Gerät in einem, sondern drei Geräte in einem, ja. Ah. Schokolade, was zum Spielen und eine Überraschung. You get it? Mhm. Das iPhone wurde 2007 vorgestellt. Ja. Das Original-iPhone. Jetzt pack da mal aus der Mottenkiste deine Story dazu aus. Wann hattest du dein erstes iPhone, Martin? Als man eins haben konnte. Das heißt, du hast ein amerikanisches gehabt? Ja. Okay. Und du, Dom? War das wirklich so? Ich weiß, ich habe einen eigenen Blogpost von mir gelesen zu dem Zeitpunkt, und wo ich das erste in der Hand hatte, und das war das vom Herrn Olmer, der ein amerikanisches hatte. Genau. Man besorgte sich das damals, soweit ich mich erinnere, aus Amerika. Das war ja nur Edge und so, und aber halt GSM. Ich glaube, ich habe aber ein deutsches gekauft, wie es hier kam. Das kann also sein. Ich habe mir kein amerikanisches besorgt. Und das konnte ich man betreiben? Aber schon in der Hand. Was? Das konnte man betreiben? Das konnte man betreiben. Mit Pferdefleisch. Ja, mit Pferdefleisch. Oder konnte man das nur im WLAN betreiben? Man konnte damit auch telefonieren und sogar Daten per Edge. Mit dem amerikanischen? Ich dachte schon. Ich gucke gerade so entgeistert. Ja, ich habe echt ein neues gekauft, weil ich wollte den ganzen Scheiß nicht haben mit da irgendwas hin und her. Der deutsche Staat, zwar wo ich das Gerät zum Benutzen hatte, aber ich hatte so einen Tag oder so mit dem vom Herrn Olmer am Rumfingern und fand es schon echt toll. Also ich hatte mein Gerät am ersten deutschen Verkaufstag dann. Ja. Und fand es dann sehr amüsant, dass laufende Jahr dann, das erste iPhone-Jahr, wo du sehr seltsam angeglotzt wurdest in der U-Bahn, wenn du auf so einem Gerät rumgetippt hast. Oh ja. Da waren diese weiße Kopfhörer, griffen so langsam um sich, so wegen iPod und so, das war ja dann durchaus schon üblich. Ja, genau. Aber so irgendwie hier, du hast ja auf diesem schwarzen Ding rumgefingert, da haben sich die Leute immer gefragt, was machst du denn da? Oder so dieses, ich schau mal kurz nach. Ja, genau. Ding war, ich glaube, sie haben es ganz geschickt gemacht, dass es damals noch keine Apps gab, weil die Leute das Gerät benutzen wollten und sich deswegen viel schneller mit der Tastatur angefreundet haben, weil es war so öde, wenn du kein Netz hattest mit dem Teil, dass ich ganz viel Zeit mit der Notizen-App verbracht habe. Okay, du unterstellst jetzt hier sehr, sehr viel Kausalität, ist, glaube ich. Ich habe da unglaublich viel rumgetippt. Aber Edge war schon grausam. Also Edge, also dass man Webseiten überhaupt ansurfen konnte, war gut. Aber die Dauer, das ist schlimm gewesen. Also das Schlimme an Edge fand ich eigentlich, dass es in München in der U-Bahn kein Netz gab. Tja. Das war natürlich auch sehr nervig an der Stelle. Und es gab noch keine Apps, es gab noch keine RSS-Reader. Man konnte nicht schon vorher was runterladen. Da musste wirklich entweder Netz oder nicht. Das war bei dem ganzen iPhone-Kram so zu dem Zeitpunkt. Man konnte halt so seine Podcasts synken. Das ging schon. Ja, man konnte sich Sachen per E-Mail schicken. Ja, aber auch, ja. Man konnte auch ganz schlechte Fotos machen mit dem ersten iPhone. Ganz schlechte Fotos, meine Damen und Herren. Oh ja. Unglaublich schlechte Fotos. Also wirklich so, da waren die Nokia-Telefone waren da besser. Die 800-fache Qualität von dem Fotos meines Vorgängerphones hatten. Ja, gleichzeitig war die Kamera, dadurch, dass es Netz hatte, trotzdem ganz schnell auf Platz 1 oder ziemlich weit oben bei den Flickr-Bildermodellen. Das ging mir so fix, ich dachte, das hätte ein bisschen gedauert. Nee, das hatten sie mit dem, also das Original-iPhone hatte da echt schon schnell eine entscheidende Rolle gespielt. Okay. Das fand ich interessant. Naja, das Original-iPhone, das war schön rund. Das war aus Metall. Aber eigentlich konnte es nichts. Es hat ja halt das Internet in die Tasche gebracht und das ist schon was wesentlich mehr als nichts ist. Naja, das ist ein Riesending. Und für mich persönlich hat schon auch wirklich den iPod entfernt aus meinem Leben. Mhm. Also davor hatte ich den noch. Was man nicht vergessen darf, ist, dass das Internet damals unglaublich flashverseucht war. Ja. Und du ganz viele Sachen nicht angucken konntest. Ja, wobei, also außer YouTube hat mich da nie was wesentlich gestört, muss ich sagen. Ja, aber es waren durchaus auch in normalen Seiten so Flash-Elemente eingebaut. Mhm. Ja, die Frage stand noch im Raum mit dem Flash, der jetzt gar nicht mehr im Raum steht. Ja. Finde ich sehr lustig. Jetzt, wo die Geräte in der Geschwindigkeitsklasse angekommen sind, dass sie durchaus in irgendeiner Form Flash machen könnten, ohne dass sie gleich wegexplodieren, jetzt steht es nicht mehr in Frage, weil es jetzt die letzten 5 Jahre dagegen angekämpft wurde. Und das finde ich schon, ich finde es krass. Ich finde es aber auch gut, weil das, ich hoffe, dass da nicht Silverlight jetzt nochmal anschließt oder sowas. Weiß ich nicht. Ja. Aber für außer so Seiten wie Watch Ever. Also es gibt halt immer inzwischen eigentlich für die Dienste, die so die hauptsächlich Flash und Silverlight oder sowas verwenden oder eine nicht lauffähige Technologie, gibt es ja meistens Apps. Mhm. Ja, wie gesagt, meine Beobachtung ist, dass Flash alles andere als tot ist, aber nicht mehr dafür benutzt wird, Flash, also SWFs zu authern, sondern andere Dinge. Dafür darfst du auch gerne überleben. Weil du kannst halt damit jetzt mittlerweile auch ganz andere Programme, unter anderem iOS, produzieren. Und die ganzen Flash-Entwickler, von denen es ja ungefähr 80 Millionen gibt, beziehungsweise, für die hat Adobe, glaube ich, das Ruder gerade noch so rumgerissen. Weil die sind froh, dass sie einfach nicht umlernen mussten. Ja. Also, das hatten wir letztes Mal vergessen. Ja. Wir merken, wir sind in Folge 108 angekommen. Genau. Ist es denn so, dass wir die Wii auch vergessen hatten, die Folge davor? Ich glaube schon. Weil da bin ich ja angestanden. Oh ja, stimmt. Was? Tatsächlich? Ich habe versucht anzustehen, es hat nicht so funktioniert. Ich bin von Laden zu Laden gelaufen und habe im Saturn dann noch eine bekommen, nachdem ich im Kaufhof... Habe ich dir nicht eine mitgebracht? Nö. Ich dachte, ich wäre... Aber wir waren gleichzeitig unterwegs in anderen Läden, das stimmt. Ja. Das ist interessant, weil ich hatte den Eindruck, dass die Wii erst alle belächelt haben und sie dann durchgestartet ist. Ich wollte die haben, das war ziemlich klar. Also belächelt von der Performance her immer, alle, aber so, aber steuerungsmäßig war es halt einfach echt spaßig, es war gut, war was Neues. Und das andere Interessante ist, dass ich immer den Eindruck hatte, Nintendo hat mit der Wii sich sozusagen nochmal an den Haaren aus dem Sumpf gezogen, aber überhaupt kein Konzept für danach. Ja, ist dann nochmal komplett übergefallen und liegt wieder im Dreck. Ja, also sie hat, das war so eine Verschnaufspause, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit, also den ganzen Lebenszyklus der Wii, das Gefühl, das wird auch bloß eine Verschnaufspause sein. Und irgendwie scheint sich das ja jetzt... Dass jeder so den Wii U-Controller vereinsamt in der Ecke sitzen. Ja, der Cliffy B, der Cliff Blitzinski, der irgendwie, ich will jetzt Chef sagen, aber es stimmt nicht, Head of Design von Gears of War hat letztens irgendwie einen Artikel geschrieben, so von wegen, warum er jetzt sich aus Gears of War und bis aus der Spieleszene so gerade so ein bisschen zurückzieht und jetzt so Independent-Kram macht, weil hier so ist sowieso alles gerade auf dem Weg hin zu Apple und Nintendo muss sowieso bald gucken, ob sie jetzt nicht nur noch Software machen und gar keine Hardware mehr und so. Fand ich eine interessante Perspektive. Also der Abgesang an Nintendo, der wird, der kommt mittlerweile schon aus größeren Rohren sozusagen. Ja, nicht nur von, uns. Machen sie denn gute Software? Das ist auch die Frage. Naja, sie haben halt gute IP. Sie haben gute IP und sie machen in gewissen Aspekten gute Software, aber in gewissen Aspekten halt echt ganz grausame Geschichten. Und ich glaube, sie würden auf dem iPad und iPhone auch Erfolg haben, trotzdem massiv. Sie würden aber trotzdem auch ihre Menüführung so machen, wie sie es gerade machen. Ich glaube nicht, dass sie lernen an dem Aspekt. Aber dafür, ich meine, ich könnte mir, wenn ich mir vorstelle, einfach nur das Touch-Zelda in geil mit aktueller Retina-Grafik und zwar nur in Auflösung, nicht jetzt unbedingt in Texturen und so weiter. Ja. Saugeiles Spiel. Würde ich hier so auf dem iPad Mini nochmal durchspielen. Und Square macht es ja auch vor, wie man damit Geld machen kann. Tja. Und das nicht wenig. Wann kam denn dann die PS3? Die gab es da schon lange, oder? Die gab es zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, ja. Die gibt es jetzt 7 Jahre, glaube ich. Ja. Und sie haben irgendwann gemeint, so für die nächsten 10 Jahre eigentlich die Konsole für die nächsten 10 Jahre auch oder sowas, oder? Wir haben gelacht darüber. Wir haben gelacht, eine sehr lange Zeitraum. Nicht unbedingt 10, aber auf alle Fälle. Haben Sie das nicht über die PlayStation 2 gesagt, dass die noch 10 Jahre hält vor 5 Jahren oder so? Das kann natürlich gut sein. Ja. Wir bringen hier wieder, wir sind im Errata-Teil, wir müssen neue Erratas einführen, damit wir nächstes Mal wieder ein Errata-Teil haben. Natürlich. Gehen wir doch einfach in das, alles in das Jahr 2008. 2008, genau. Ja, nachdem Obama wurde gewählt 2008. Genau, Obama wurde 2008 gewählt und das am 4. November. Was viele vergessen haben, ist wahrscheinlich, wie schrecklich George W. Bush war. Weiß ich nicht, ob man das so... Weil es war wirklich eine Erlösung. Ja. Und auch ein spannender Wahlkampf. Und ich weiß auch noch, wie ich mir die Wahlnacht hier in München um die Ohren geschlagen habe, bis es dann klar war. Aber das war relativ lang gedauert, bis das klar war bei der ersten Wahl. 4 Uhr? Weiß nicht, kann schon sein. Oder noch später. Ja. Außerdem, das LHC wurde fertig. Ja, da gab es halt große Angst. Ja. Wenn Obama und LHC im selben Jahr, ja. Der Weltuntergang war vorgeschrieben. Ich meine, das LHC hat ja dann gleich mal sich überlegt, sich wieder schlafen zu legen. Danach. Tja, ja. War das Helium-Leck oder was war das eigentlich gleich wieder? Hatte ich das da nicht dazu geschrieben, dass beim LHC kaputt gegangen war? Wann ging es denn in Betrieb? Es war auf alle Fälle gleich wieder für ein halbes Jahr geschlossen. Nur ein halbes Jahr? Ich glaube, der größere GAU war später, wo sie irgendwie wirklich eine komplette Subsektion fast demoliert haben, wegen irgendwelchen Geschichten. Na, Kühlsystem war kaputt. Das war, glaube ich, schon das Helium-Leck. Okay. Gleich am Anfang. Naja, aber inzwischen, ja, haben sie ja, weiß schon, das, ich will es jetzt nicht so benennen, aber das Boson durchaus versucht. Was hast du gegen Higgs? Higgs ist gut. Aber diesen anderen Begriff, den also Menschen... Achso, der Gottespartikel. Oh. Um Gottes Willen. Wie kommst du denn auf sowas? Gottesteilchen. Das Gottesteilchen ist eigentlich was vom Bäcker. Schmeckt es. Die Amis hatten ja noch einen größeren geplant mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, und den dann eingestellt. Aus Geldmangel. Ja, haben sie gestrichen. Ich glaube, das war die Bush-Regierung. Dabei hätte sich Afghanistan so angeboten. Zum Untertunneln. Die Vorratsdatenspeicherung tritt in Kraft. Oh ja, schön. Am 1.1. Oh Gott, wir sind 2008. Ja. Also da haben wir quasi noch Daten von. Alle. Da könnten wir ja nachlesen dann. Was das dann so war. Ja, und das Briefmonopol ist gefallen, was ich ganz lustig fand, dass das bis dahin noch gab. Ja, ich spüre davon nichts, dass das gefallen ist. Nee, ich merke das auch wenigstens. Es gibt da diese Billiganbieter, die keine Mindestlohn sind. Für statt 56 Cent? Ja, irgendwie so. Also für Firmen und Multimailings und sowas können die, glaube ich, hauptsächlich verwendet. Ich habe viele Berichte darüber gesehen, über die alternativen Briefzustelldienste und viel Schlechtes gehört, was die Mitarbeiterbehandlung angeht. Aber bei der Post ist ja da auch nicht so super. Wo nicht? Ja. Ja. Und noch etwas ist passiert, nämlich lass mich die Zahl finden, 46 Jahren ungefähr, hat die CSU die absolute Mehrheit verloren in Bayern. Aha. Das war 2008? Ja. Aha. Deswegen wird dieses Jahr auch wieder gewählt. Was zur Folge hatte, dass die FDP Bayern gerettet hat. Nein. Ja. Nicht gerettet hat. Frau Ypsilanti hat versucht, in Hessen die Minderheitsregierung zu machen, was gescheitert ist nach langem Hin und Her. So von der Linken geduldet. Und ja. Vielleicht haben wir auch irgendein Gadget wieder vergessen. Das war auch eine tragische Sache, diese ganze Geschichte. Jetzt iPhone 2 wahrscheinlich. Ja gut, iPhone SDK natürlich, ist jetzt schon auch wichtig an der Stelle. Also das, was für uns ja so die entscheidende Veränderung war. Ja. Und die war ja schon mit dem zweiten iPhone ist es gekommen, oder? Ja. Also war ja irgendwie in dem Jahr, also 2007, gab es ja die Sweet Solution, die sie uns da verkauft haben, was halt im Endeffekt Web-Apps waren und mit dem keiner so richtig zufrieden war. Und dann kam halt ein Jahr später das SDK. Das dann ist Lendromat jetzt 5 Jahre alt. Genau. Ja. Lendromat ist jetzt 5 Jahre alt. Mhm. Noch nicht ganz. Ja, das ist genau. Schon ganz interessant, dass es die App überhaupt noch gibt. Ja. Also 5 Jahre sind ja für so ein Gerät doch eine lange, lange Zeit. Seit App Store Launch. Ja. Seit App Store Launch. Ja, und Apps. Gab es ja dann im der App Store ist ja dann 2008 auch. Genau. Ja. So wie ich. Weißt schon, der Begriff App. Ja, auch. Also, ja. Doch. Also Mac-Apps habe ich vorher auch schon Apps genannt, weil die halt immer Punkt-App hießen. Punkt-App, ja, aber nicht, dass die nicht Apps genannt. Das ja, Applikationen. Also, Mail-App, habe ich gesagt. Mail.app hast du ab und zu gesagt, aber du hast nicht Apps, du hast die nicht als Apps benannt. Das ist der generische Begriff App und vor allem auch wirklich, dass er jetzt nicht nur unter, also eigentlich, dass das jetzt im Volksmund alles, was irgendein Programm ist, App heißt. Ja, okay. Ja, das ist schon auch. Wobei, das stimmt aber Sache. Nicht. Also alles, was irgendwie auf einem Telefon läuft, heißt App. So, was auf dem Computer läuft, heißt nicht App. Außer es ist ein .NET dahinter. Aber ich denke, es ist schon erstaunlich, wie viele Begriffe da Apple überhaupt so in den Sprachgebrauch gebracht hat. Also iPod kannte ja auch keiner, Podcasten gab es vorher auch nicht. Und ich sehe das schon auch so, dass die Apps da aufgenommen worden. Wobei die Etymologie von Podcast ja durchaus eine schwierige ist. Nicht bevor uns jetzt jemand schreibt und sagt, hier Adam Curry und Dave Weiner und wissen wir alles. Ja, da kann Apple das ist ja immer noch, ich meine, Leo Laporte macht ja immer noch Netcasts. Ja, ja. Oder? Ja, Netcasts you can trust, oder? Oder so. For people you trust. Ja, ja, gut. Ja, ich meine, App gab es auch vor Apple, ja. Den Begriff. Ja, ja. Also daran liegt es. Bei Next zum Beispiel. Nicht unbedingt. Bundles. Ja, und irgendwie gab es damals halt auch so, überblickstechnisch war das relativ einfach. Man hat halt Monkey Ball gespielt. Und stimmt, Monkey Ball. Super Monkey Ball. Wie viel hat das gekostet? 5 € oder 10? Ich glaube, das... Nee. Doch. Das hat, glaube ich, 7,99 gekostet oder irgendwie sowas. Ja, Super Monkey Ball. Ich mach das gerne. Ja, ja, klar. Hat gut funktioniert mit der. Ja, und war halt gleich so die Ansage hier, Konsolentitel. Guck. Ja. Ist schon eigentlich auch erstaunlich für das iPhone 1. Dass das da überhaupt lief? Ja. Mhm. Ohne dass man irgendwie gesagt hat, das ist zu anstrengend, aber zu spielen. Das war aber auch, also wenn ich mich richtig erinnere, die erste Version von Super Monkey Ball war schon so ein bisschen rucklig. Wir haben damals schon ein bisschen rumgehammert. Nee, diese ruckligen Geschichten. Eigentlich nicht, das war okay. Sicher? Das war nicht. Also das war man sollte mal die alten Podcasts raussuchen. Technisch war das in Ordnung, es war nur von der Bewegungssteuerung her ein bisschen zu. Es war zu schwierig im Verhältnis. Also die GameCube-Version war ein bisschen angenehmer. Sie haben irgendwie so das vom Gameplay her ein bisschen so diese Rucklichkeit reingemacht. Und abgestürzt ist es schon ab und zu, glaube ich. Das ja, die Geschichten waren noch. Naja, man ist öfter abgestürzt als das Spiel. Seit wann podcasten wir eigentlich auch? Seit 2007, oder? Also überhaupt? Mhm. Nee. Achso, überhaupt. Ja, doch. Also ihr nach podcastet iPhone, post noch vor dem iPhone. Vor dem iPhone. Wir haben vor dem iPhone gepodcastet. Ja, ja, natürlich. Ewig. Vielleicht sogar zu 2006 das schon. Das war's jetzt. Tschüss. Was soll aufhören, Vince? Ach ja. Jo, das war dann der Rückblick auf 2008. Genau, und was wir ja lange nicht mehr gemacht haben, ist die Errata-Sektion für Errata zu benutzen. Mhm, das stimmt. Super Meat Boy habe ich letzte Woche abgekotzt, dass es nicht läuft auf dem Mac Retina oder unter Mountain Lion. Ja. Und dann hat mir der hilfreiche RT333, Lukas, auf Twitter geschrieben, wie ich das zum Laufen kriege. Nämlich, indem ich in Steam auf der App einen Rechtsklick mache, auf Properties gehe, Launch Options und dann minus Fullscreen, minus High Detail, minus 1280x720 eintippe. Verstehe. Dann das läuft die App Fullscreen. Liegt auf der Hand, ja. Mhm. Und hat funktioniert. Okay. Alles wunderbar. Und ich stehe immer noch wieder Ochs vorm Berg, weil in den Steam In der Steam-Beschreibung steht, es läuft nicht auf Mountain Lion. In den Kommentaren sind nur Runs, dass es nicht läuft auf Mountain Lion. Und es gibt diese wahnsinnig obskure Möglichkeit, es zum Laufen zu bringen, die nirgends steht. Tja. Es hat ein relativ kleiner Bug, der verhindert, dass es läuft. Wahrscheinlich irgendwie in der Detection-Routine, so wie, welchen Grafikmodus er anmachen soll. Und, also, Ja. Also interessiert keinen. Offensichtlich. Oder es weiß keiner. Ja, aber offensichtlich weiß es ja jemand. Sonst hätte es naja, aber zumindest niemand in dem Steam-Gedönse. Also fand ich sehr strange. Ja. Ich meine, aber so war das. Also früher mit Mac-Spielen ja auch. Ich kann mich noch an das ein oder andere Mac-Spiel erinnern, wo wir auch, wo man erstmal die Datei finden musste, die irgendeine INI-Datei, die man dann beschreiben musste mit irgendwelchen Werten, dass die genau auf dem Cinema-Display dann auch da, oh, ja. Also je nach Monitor und Grafikkarte, die du so hast, funktionieren konnte. Also die ganzen It-Engine-Sachen waren ja so. Ja, ja. Horizonto. Castle Dingster. Aber das, sowas. Ist, das ist das große Problem unserer Sicherheitsgesellschaft. Ja? Du wirst so in Watte gepackt, dass du halt überhaupt nicht mehr guckst. Du schaust nicht mehr, ob die Systemvoraussetzungen klappen. Du informierst dich nicht mehr, ob du es nicht doch noch zum Laufen kriegst. Deswegen finde ich es auch sehr gefährlich, wenn du überall deine Warnhinweise draufschreibst und man an allem lutschen kann. Was da so in als Produkt gemacht wird, da kannst du halt dann noch deine, was weiß ich, ja, das Küchenmesser muss lutschfest sein und die Kühlschrankmagneten müssen lutschfest sein. Küchenmesser sind lutschfest, nein, das muss ich mal ausprobieren. Natürlich nicht. Aber an der richtigen Seite. Aber das führt schon auch einfach dazu, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr macht. Das finde ich nicht gut. Verstehe. Ja. Nun ja, aber es hat sich offensichtlich jemand anders Gedanken gemacht für dich und jetzt kannst du es spielen. Das ja, und schön. Jeder, der zuhört, kann es auch spielen. Genau, wir linken da irgendwie hin. Es ist schwer. Tja, das stimmt. Ja. Ja. Dann sind wir jetzt schlauer und machen jetzt News. Und unter anderem kann man jetzt Dinge kaufen von Google. Dinge! Ein Chromebook. Chromebook Pixel. Pixel. Warum Pixel? Gibt es hier auch einen Vektor? Ja, es ist halt Retina eigentlich oder über Retina sogar auflösungstechnisch. Und man sieht halt keine Pixel mehr, deshalb nennen wir es Pixel. Achso, das zieht sich ja bei Google durch. So, sie nennen es immer so wie das, was es nicht ist. Ja, also sie meinten ja irgendwie mal so, wir machen jetzt einen Webbrowser, der hat keinen Chrome und nennen ihn Chrome. Ja. Und dann machen wir eine Brille, da ist kein Glas drin und nennen es Glas. Ja. Ja. Ja. Also ja, und Chromebook Pixel. Ich habe auch keinen Honeycomb gefunden. Na, ja. Ja, das mit den Süßigkeiten, das nutzt sich auch sehr stark ab. Chromebook Pixel, also es hat 2560x1700 als Auflösung auf 240 ppi. Also ist genauso, also was 260 ist, glaube ich, das iPhone, oder? Ich weiß es nicht, ist auf alle Fälle sehr scharf. Ist gleichzeitig aber auch ein Chromebook. Also wirklich so. Also es läuft nur halt Chrome drauf. Chrome drauf. Also ob es wirklich nur Chrome drauf läuft, weiß ich nicht. Aber so grundsätzlich wird es mit Chrome ausgeliefert und ist auch dafür ausgelegt. Ja, die Idee von Chromebook ist doch schon, dass das so ein Linux ist, das direkt in Chrome reinbootet, oder? Ja, ja. Also das ist schon. Ja, und so für dich als User ist es halt im Prinzip halt einfach nur ein Chrome, in dem alles läuft. Genau, mit ein bisschen eben so diesem Chrome OS da drauf. Ja. Wer auch immer das wirklich gut haben will. Weil nämlich die Basisversion von diesem Chromebook gibt es für $1,299. Und die hat ganze 32 GB Solid State Drive drin. Ja. Und kein LTE oder irgendwie Funkgeschichte noch. Das heißt, also ohne WLAN bist du ziemlich am, also sehr dünn. Und ja, die LTE-Version kostet nochmal $200 mehr. Und dafür hast du aber ganze 64 GB also Speicher. Also im Prinzip ist es ein ziemlich teures iPad, oder? Ja, es hat Touch, nämlich im Bildschirm. Ja, das habe ich noch nicht so erwähnt gehabt. Gibt es denn da so Apps? Ja, Chrome-Apps halt. Chrome-Apps, also wahrscheinlich Starf zum Beispiel. Also du kannst ja Starf spielen. Okay. Ja, und Dingens. Don't Starf, natürlich. Don't Starf, genau. und Braid, nee, nicht Braid. Angry Birds. Ja, auch, aber so, wie heißt das mit dem Erzähler? Schon wieder vergessen, verdammt. Echt? The Boy, gedingst, der da runterfällt. Ja, Bastion. Bastion, ja, genau. Bastion. Boah, ich werde echt alt. Ich glaube, diese Sendung wird eher zum Trinkspiel. Genau. Für euch. Wenn Martin was nicht einfällt, was trinken. Ja, auf alle Fälle, das gibt es jetzt zum Kaufen und ich habe eher so ein Gefühl von What the fuck, weil Chromebook waren doch eigentlich diese Affordable PC, also das ganze Konzept hinter diesen Chromebook-Geschichten waren so für $200-$300 Sachen zu machen und der Rest ist halt alles im Netz, also bist du nur so ein kleiner Viewer und jetzt so ein Protina-Competitor dahinzustellen, der zwar auch relativ schick designt ist, aber so ein bisschen kantig, finde ich. Ja. Und dann für die Preisklasse finde ja, ich komisch. Vor allem das Absurde ist ja so, die wenigsten Webseiten sind ja, also das ist halt das, was mich mit meinem Retina-MacBook so am meisten stört, ist ja die Web-Experience im Prinzip. So, weil die wenigsten Webseiten sind dann tatsächlich Retina-optimiert. Und da habe ich jetzt also so ein Ding, das im Wesentlichen Webseiten anzeigen kann oder Web-Apps, aber schon eher Webseiten eigentlich. Und das ist Retina. Und es gibt keine Webseiten, die Retina sind. Die Fotos, sind die Fotos. Ja. Doch, die Chromebook-Webseite. Ah, okay, klar. Ja, schön. Ist Retina. Ja, das wird sich irgendwann ändern mit den Retina-Webseiten, aber ich glaube, es dauert halt auch ein bisschen, wenn ich denke, wie lange es gedauert hat, bis sich 16:9 beim Fernseher durchgesetzt hat. Ja, ja. Ich meine, hat interessanterweise zu dem Preis nicht mal USB 3.0? Okay. So? Also na, was so, ja vielleicht, so. wenn ich keinen eingebauten Speicher habe, durchaus gerne hätte, dass ich ein schnelles Nach-Außen-Interface hätte. So, naja, aber andererseits, wenn du da eh nur 64 GB drauf hast, so. Ja eben, deswegen will ich doch eine externe Platte haben, um Action zu machen. Um Action zu machen. Ja. Kannst du überhaupt falsch, ja. Ich weiß nicht genau, ich kenne Chrome OS zu schlecht. Ja. Ist nur so announced. Und was interessant ist, so, es gibt so ein paar ganz euphorische Presseberichte darüber, was ich nicht verstehe, wirklich. Ja. Hattet ihr jetzt gesagt, da ist LTE drin oder nicht? Für die teure Version ist LTE drin. Für die teure, okay. Da kannst du aber zwei iPads für kaufen. Man erzählte mir ja so ein bisschen so, dass das Chrome OS Team wäre nicht so beliebt bei Google intern. Tja. Chrome OS. Jo. Ja, seltsam. Seltsam war auch, was als nächstes kommt. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, wer von euch das rausgesucht hat. Es gibt auf YouTube einen Mitschnitt von Blue Peter, was so aus dem BBC, glaube ich, ist es, Kinderfernsehen ein Programm ist. So ein bisschen Sendung mit der Maus. Ja. Oder die Sendung macht A, glaube ich. Wissen macht A. Wissen macht A, genau. Wissen macht A, eher. In die Richtung. Die machen ein Interview mit Johnny Ive. Das war sehr herzerwärmend. Ja, das war ein sehr feines Interview. Ja, die Kinder designen Pausenbrottaschen. Genau. Mit Multifunktions-Pausenbrottaschen. Genau. Ja. Und Johnny Ive darf begeistert sein. Ja. Und auch erzählen, oh, als ich ein Kind war, habe ich auch immer Blue Peter geguckt. Na, und toll, und jetzt bin ich im Blue Peter, kriege eine Goldnadel zum Anstecken und freue mich total. Und der läuft da so ein bisschen bei Apple rum, oder? Ja, das ist so hinter der Tür, vor der wir schon ein paar Mal standen. Meinst du? Ja, das ist genau ein Prototyp-Labor. Also das ist genau da, wo wir schon öfter davor standen und nicht rein durften. Ja. Also schon auch schick, weil halt so riesen Aluminium-Fräs-Gerät hat einfach gut Spielzeug. Ja. Also das hat wieder schon bestätigt. Alles, was Rapid Prototyping macht, steht da. Genau. Also und man hat schon das Gefühl, alles, was man so prototypen kann, in die Richtung wird da eigentlich auch gemacht, weil sie haben sogar alles da. Ich dachte, wer muss zumindest irgendwo anders hin. Aber nee. dass die Werkstatt wirklich... Wenn die diese Maschine da haben, dann haben die auch alle anderen Komponenten. Ja, ich meine, das siehst du auch so, du kannst da nach hinten gucken und das ist irgendwie alles voll mit irgendwelchen 3D-Druckern, Fräsen, CNC-Maschinen. Der hat da voll den Kinderspielplatz. Ja, das fand ich übrigens ein bisschen scheiße bei dem Videoausschnitt. Die ganze Zeit hatte so das Gefühl, oh toll hier so und inclusive und irgendwie, dann durfte so ein Mädchen sagen, dass sie hier irgendwie ganz toll findet, dass hier Design und Gedöns und dann meint der Moderator so, oh, die hast ja hier voll die Boy-Toys. Ja. Das war so ein bisschen, aber naja. Ja, aber der findet sehr nettes Video, Ausschnitt. So 10 Minuten oder sowas. Ja, also 7 Minuten glaube ich sind es. Eine Empfehlung, eigentlich schon fast Konsum. Ja, Fast, fast. Aber Johnny Ive, deswegen fällt es unter Newswert. Newswert hatte ja auch, dass App.net sich jetzt dann doch irgendwie entschlossen hat, was Premium zu werden. Ja, irgendwie halt so mal mehr Leute anzuziehen. Und du sagst es richtig, Freemium nennen sie es. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Freemium nennen will. Die Idee ist auf jeden Fall, du kannst dir jetzt einen Account klicken, wenn du eingeladen wirst. Ja, also du brauchst auf jeden Fall einen Invite. Diese Invites vergeben zahlende Mitglieder momentan. Und diese Accounts, die du da klicken kannst, die sind gratis, haben aber Einschränkungen, vor allem eben darin, wie viele Files du hosten kannst und dass du mit deinem App.net-Account, der kostenlos ist, nur 40 Leuten folgen kannst. Mhm, wohlgemerkt folgen, wir können natürlich beliebig viele Leute folgen. Ja. Ja, das reicht ja auch erstmal für den Anfang. Ich weiß es nicht. Also ich finde es halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend, dass ihnen an der Stelle kein kreativerer Hebel eingefallen ist und dass sie es über die Follows machen. Weil das bremst halt schon so ein bisschen so die Netzwerkentwicklung, finde ich. So, und wenn ich mich halt entscheide, also auf Twitter könnte ich mir nicht für 40 Leute entscheiden, denen ich folgen will. So, also das würde mich schon zusammen. Das hast jetzt du gesagt. Ja, aber ich muss sagen, ich begrüße das eigentlich als Modell, weil also einerseits, dass es halt wirklich ein Bezahldienst ist im Herzen und es auch bleibt. Wenn du einen vollen Nutzen willst, aber gleichzeitig in einer ganz angenehmen Weise reinschnuppern kannst, finde ich in Ordnung. Also es will ja irgendwie auch nicht Twitter ersetzen. Es will ja wirklich schon auch so dieses Grundgeschäftsmodell von es zahlen genug Leute dafür, dass dieser Dienst existiert. Hm. Das soll auch schon noch da bleiben und dafür finde ich das ja, schon gut. Ja, ich hätte es halt schön gefunden, wenn sie ein bisschen eine kreativere Möglichkeit gefunden hätten, anstatt halt irgendwie dieses Freemium, du darfst nur 40 Leuten folgen, Ding zu machen. Und an sich bin ich halt auch so ein bisschen verstimmt, weil ich halt irgendwie die Hoffnung hatte, so hier wird in meinem Sinne gehandelt und deswegen unterstütze ich das. Und dann gab es ja letztens so diese Entwicklung, dass das Tweetbot gesagt hat, oder Netbot hier eigentlich, gesagt hat, hier so, wir verdienen jetzt so viel über dieses Developer Incentive Program, das das App.net da hat, wir machen jetzt unseren Client umsonst und damit halt de facto das Client-Ökosystem schon einen massiven Schlag bekommen hat für App.net. Also ich habe halt vorher das so wahrgenommen als, hier kann irgendwie jeder seinen Client schreiben und halt auch überleben, weil er halt Geld dafür verlangen kann und jetzt halt NetBot halt gratis ist, kannst du halt für einen App.net-Client kein Geld mehr verlangen und es gibt halt dieses Developer Incentive-Programm, was halt $20,000 im Monat sind, die da ausgeschüttet werden zwischen den populärsten Clients. Und das ist halt, damit ist halt der Markt auch einfach gecapped. So, es gibt halt diese 20.000 im Monat und davon greift halt NetBot jetzt schon mal X ab. Und dann kannst du dir überlegen, ob das jetzt noch Sinn macht, einen App.net-Client zu schreiben oder nicht. Das ist auch so ein bisschen die Problematik, die ich da sehe mit den freien Clients, aber die haben ja im Endeffekt schon die Client-Entwickler eingeleitet. Da kann App.net ja nicht so wirklich viel dafür. Nee, also dieses Developer Incentive-Programm halte ich halt für einen Unsinn. Ja, also das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ich weiß es nicht so genau. Also NetBot war ja so, hat es ja gemacht und ist dabei geblieben und irgendwie, ich glaube, Repost oder so ist nachgezogen. Ja, musste. Hat auch einen länglichen Artikel drüber geschrieben, dass alles so scheiße ist und dass wir aber trotzdem weitermachen. Also schwierig. Also das Incentive-Programm selber halte ich jetzt auch für fragwürdig irgendwie. Es klang, das ist eine ganz okay Idee, dass man dadurch genug Kohle machen kann als App-Entwickler, halte ich für ein bisschen fies, weil das natürlich, also es geht in die falsche Richtung. Also wenn man um die Kunden kämpft, ist es das eine, aber wenn man um diesen Haufen, der da so eine fixe Ausschüttung pro Monat ist, kämpft, irgendwas klappt da nicht ganz. Ja, das sehe ich schon auch so. Ja, wobei ich auch gemerkt habe, dass App.net wirklich vor diesem Freemium-Move eher so ein bisschen wieder am Einschlafen war. Also ja, es ist schon auch so eine Geschichte, ich habe da schon immer wieder mal hingeguckt und auch interessante Sachen gefunden. Also für mich ist das durchaus eine lohnenswerte Plattform gewesen, davor auch noch. Aber es ist jetzt nicht, es hat jetzt nicht so viel Fahrt aufgenommen, wie ich das bei Twitter damals so gefühlt habe. Wobei, also das ist halt, also ich sehe das auch ähnlich, aber ich vertraue mir da in meiner Wahrnehmung auch nicht so wirklich, weil ich ja jetzt nochmal so mein Twitter-Archiv angeguckt und das war halt irgendwie so, dass ich so im März das erste Mal getwittert habe, dann 3-4 Mal und richtig angefangen habe ich halt erst, als ich ein iPhone hatte. So. Also da sind halt irgendwie 3 Monate, in denen ich so gut wie nicht getwittert habe, so bis halt ich dann ein iPhone in der Hand hatte und dann halt irgendwie, dann geht's halt los. Also so. Ja, aber die Situation haben wir halt jetzt. Die Situation schon, haben wir jetzt eigentlich schon richtig. Aber wir haben halt noch Twitter. So, das ist halt so das Ding. Und das ist halt auch so das Problem, das ich für etwas im Wesentlichen sehe. So, es hat so jenseits von irgendwelchen karmatechnischen und API-technischen Sachen halt einfach keinen Mehrwert gegenüber Twitter. Für normale Menschen, Anführungszeichen. Ja, hat es nicht. Allerdings schaltet Twitter jetzt seine Original-API ab. Tja. Diese Woche oder so? Ich weiß es nicht genau. Nächste Woche, glaube ich. Das Third-Party-Ökosystem ist ja auch relativ zusammengebrochen, was die Clients angeht. Naja, es gibt schon einige. Ja, aber es gibt noch die es schon gab. Aber wenn du jetzt neue Geräte hast, auf denen es noch keine gab, dann hast du halt jetzt Probleme, welche zu machen. Ach, das weiß ich nicht. Durch das Token-Limit. Weil wenn sie erfolgreich sind, dann greift das Token-Limit. Ja, die haben aber schon auch was kaputt gemacht an der Stelle. Ja, und das ist auch ein interessanter Ding. Ich weiß nicht, ich habe es nicht reingeschrieben, einen Android-Client. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Genau, ein Android-Twitter-Client ist halt an die Token-Wall gestoßen jetzt. Hm. Und da es keine Möglichkeit gibt, zumindest im Google Play, wo keine gute Möglichkeit gibt, dass die Updates noch durchkommen, aber man nicht, aber die App nicht mehr kaufen kann, ist die jetzt einfach sau teuer. So, die kostet jetzt 132,13 oder so Dollar. Und ja, das fand ich eine lustige Anekdote an der Stelle, weil das ja der einzige Weg ist, wie man das halbwegs im Griff kriegt. Was mir dazu einfällt, ich fände es eigentlich interessant, dann so ein Pinterest oder wie ist es? Pinterest. Pinterest-Scheme zu machen, so man wird teurer. Die App wird einfach teurer, also nein, je weniger Token. Pinboard. Pinboard war das. Mhm. Ja. So einfach. So, es gibt so und so viele Tokens und die letzten müssen natürlich dann irgendwie mehr wert sein. Und dann wird die App halt so, je nachdem, wie viele Leute die gekauft haben, teurer mit der Zeit. Hm. Fände ich lustig. Tja. So, und jetzt kann ich ja die Bombe platzen lassen. Die ich Bombe, du hast einen Twitter-Client geschrieben. Ich habe heute einen App.net-Account mir geklickt. Oh Gott, ja. Um meinen Namen zu reservieren. Oh nein, er zeigt meinen normalen Namen an. Ja. Oh Gott. Das ist ja grauenhaft. Tja. Und die Tweets sind viel zu lang. Na gut, mal sehen. Sehr lustig. In diesem Augenblick twittert Michael Seemann TLDR. Tja. Auf app.net. Ja. Mhm. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ich hab mich jetzt hier zusammen. Ich habe mir den geklickt, damit ich meinen zeitweise da abgreifen kann und dann zeigt er meinen Gesamtnamen an, auch noch abgekürzt. Was heißt er? Weil das bist nicht du auf der hinkriegt. Webseite oder wo bist du denn? Nein, Netbot. Ja, der Netbot. Netbot macht es ja bei Twitter auch so, also du stellst es um. Ja. Und hier steht Marcel André Casasola Meh. Echt? Bei mir steht Merkel. Schon. MEH wäre auch schon so. Ja. Ja. Ja, mehr Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ob das jetzt alles, ja. Mal sehen. Und gibt's da eine Bridge? Da? Du kannst das ist irgendwie alles. Was heißt Bridge? Also ich habe keinen Bock, 2 Streams zu lesen. Facebook mache ich ja schon nicht. Na gut, also das geht auf jeden Fall nicht, weil Twitter ja sagt, hier, du darfst die Timeline nicht verändern, deswegen kannst du die Twitter-Timeline nicht mischen mit der App.net-Timeline als Client. Genau, die App.net-Timeline könnte das, aber darf halt dann auch nicht, weil Twitter nicht erlaubt. Dass man das überhaupt darf, tja. Das zu verbieten. Tja. Ja, naja, gut. Also ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich habe so das Gefühl, wir haben gerade so eine Phase der Stagnation. Da kommt dann meistens eine Phase des großen Niedergangs und dann kommt, puff, was Neues. Ja, also du meinst, App.net geht jetzt nieder bald. Ja, zusammen mit Twitter. Verstehe. Und dann kommt was ganz Neues. Ja. Hm. Die Kommunikations... Skype kommt wieder. Skype? Puh, weiß nicht. Also Skype ist tatsächlich auch eins meiner echten Hassprogramme. Mhm. Weil es ist. Ja. Ja. Also die Nutzeroberfläche. Ich musste da auch letztens wieder Beratung machen. Was bedeutet das hier und was bedeutet der Knopf und warum sehe ich bei dem einen nur SMS und kann ihn anrufen, aber kann keine Sofortnachricht schreiben und bei dem anderen kann ich eine Sofortnachricht schreiben. Was bedeutet es? Wann muss ich da was bezahlen? Hm. Und ich konnte immer bloß sagen, keine Ahnung. Tja. Keine Ahnung hatte ich bis vor kurzem auch davon, dass man Back to My Mac ja auch so über Hostnamen und Gedönse benutzen kann. Mhm. Also, es war mir im Prinzip schon klar, aber die Überleitung ist jetzt schön. Oh, konntest du dir die Blöße nicht geben? Nee, nee. Am Ende glaubt das ja wieder jemand. Genau, aber ich habe jetzt dann letztens mal gegoogelt, das muss doch irgendwie schön gehen, so mit SSH und Back to My Mac. Und habe dann eine schöne Anleitung gefunden. Erstens, wie man guckt, wie der eigene Hostname ist von dem Computer über Back to My Mac und IPv6. Und zweitens auch, wie man das schön in die SSH-Config gleich steuermäßig als Host dann einträgt, dass man einfach so eintippen kann, SSH, mein Computer, und dann über Back to My Mac magisch per IPv6 dahin kommt. Okay. Ja, das ist ein ganz netter Hinweis, mit dass man es bei SSH so eintragen kann, weil es eben, ich glaube, dann auch für SCP eben funktioniert, was eigentlich so der angenehmere Fall ist. Wobei ich sagen muss, bei SCP merkt man halt einfach wirklich, dass die Bandbreite, Back to My Mac frisst, also wenn du da was hin und her kopierst. Also der IPv6-Tunnel im Prinzip. Der IPv6-Tunnel, ja, und irgendwie, ich weiß nicht genau, wo der mal vorbeitunnelt auch noch. Also der braucht einfach nochmal ordentlich was. Ja. Das heißt, wenn man direkte IPv6-Verbindungen machen kann zum SCP, ist besser. Wenn man IPv6 aktiviert hat, hilft einem aber trotzdem dann das erste SSH dann dazu, rauszufinden, welche IP-Adresse der gegenüber hat. Guter Punkt. Also habe ich so auch schon mal verwendet. Also so IP im Sinne von IPv6-Adresse. Nee. IPv6, okay. Wirklich IPv6-Adresse, aber halt welche das dann ist, die ist vielleicht auch fix, aber ich habe die hier auch vom Provider, deswegen weiß ich nicht, ob es nicht bei jedem bei jedem Verbindung dann wieder neu ist. Also vielleicht bleibt die auch stabil. Ich weiß das für meine Rechner nicht, aber ich weiß, dass ich über Back to My Mac halt auf meine Rechner komme. Und dann ist mir das auch egal, weil dann muss ich halt einen Schritt mehr machen. Der andere Weg, der natürlich geht, ist, das in die Host-Datei einzutragen. Dann geht es auch mit anderen Programmen. Ja. Weil die Hostnamen bleiben ja immer gleich. Das sind ja irgendwie Nummer und Mac.com und sowas in die Richtung. Dann musst du dir halt dieses -2, -6 merken, dass du das eingeben musst. Aber so für Protokollnummer und IPv6. Stimmt. Das kannst du halt in der Config gleich mit reinschreiben. Wie ich das übrigens nachgeguckt habe, war immer über das Terminal, weil File New Remote Connection, da tauchen auch die Broschüre und deswegen auch die Back to My Mac Remotes auf. Und da kriegst du dann auch die SSH-Kommandozeile, wie du so brauchst, um es einzugeben. Und das war der Weg, den ich gewählt habe, also über die eingebaute Terminal-App. Ja, du kommst über DNSSD, kannst du dir halt auch dir den Hostname geben lassen. Genau, DNSSD ist auch ein guter Hinweis an sich, wenn du Dienste hast, die auf IPv6 laufen, wie zum Beispiel irgendwelche per Web bedienbaren Geschichten, die du auf deinen Rechner hast, kannst du auch einfach einen Broschure-Announcement für diesen Dienst machen. Broschüre, zwei Broschüre. Und was dann passiert ist, dass es im Safari unter dem Bonjour-Bookmarks auftaucht, auf deinen Rechnern alle, und dann kann man das benutzen, finde ich zum Beispiel sehr cool, praktisch. Ja. Was ich verlinkt habe, was du vielleicht auch verlinkst an der Stelle, ist ein Kommandozeilentool, also ein Ruby-Skript, das Webbrick startet. Webbrick ist ein Webserver. Und gleichzeitig aber ein Broschure-Announcement macht für diesen Webserver. Ja. Webbrick funktioniert auch auf IPv6, das heißt an der Stelle, wenn man das laufen lässt in einem Shell, kann man dann über diesen Tunnel auch ganz normal alles, was das Verzeichnis enthält, über einen Browser für Downloads und für Reconnect und sowas vielleicht auch. Also der macht dann so quasi so Directory-Index dann auch von dem Ding. Genau. Und dann kannst du Files runterladen. Je nachdem, wie gut deine Verbindung ist, auch Videos gucken, wobei, wie gesagt, die Back-to-My-Mac-Verbindung einfach ein bisschen langsamer ist als deine eigentliche Internetverbindung. Ja. Und für so Geschichten ist es halt so ein bisschen nervig, aber ich habe da mir schon mal irgendeine Aufnahme von zu Hause kopiert, wie ich unterwegs war. Das ist ja toll. Jo, das ist schon auch ganz schön alles. Und Back-to-My-Mac fand ich schon immer super an der Stelle. Ist nur ein bisschen untergegangen. Ja, Und ich hätte ja gerne Back to My Mac für meine iOS-Geräte, dass ich auch auf die komme, beziehungsweise von denen aus auf meine Rechner komme. Also oh ja. Die Client-Seite wird mir ja auch reichen. Ja, aber wobei, das könntest du ja jetzt machen mit den Hostnames. Nee, weil die Hostnames funktionieren nur deswegen, weil Back to My Mac läuft. Ach, also ja, klar, das Back to My Mac macht ja diesen Tunnel und dein eigenes IPv6-Netz. Wenn die IPv6-Adressen stabil sind, dann könntest du die verwenden. Genau, man könnte hier SSH auf eine der stabilen IPv6-Adressen machen und dann über Back to My Mac alles erreichen. ja, das ginge, ja. Aber eigentlich hätte ich gern Back to My Mac auf meinen iOS-Geräten und ich glaube, da gab es mal irgendwo einen Thread drüber, warum das nicht passiert und das ist wieder so eine Security-Geschichte, so wie diese ganzen Keychain-Geschichten auch, wann die gebackupt werden und wann nicht und ein bisschen Henne-Ei-Problem, wenn du es sicher haben willst, dann kriegst du es nicht hin und ja. Seufz. Aber an sich geht's und durch die iCloud ist es auch frei. Ihr habt alle Back to My Mac, einfach mal einschalten. Hurra! Genau. Also Kosch nix. Bonjour. diese Folge von Marcells Werkzeugkiste wurde Ihnen präsentiert ohne Marcel. Ja. Ich habe gerade app.net begonnen. Kann man da irgendwie die Threads zeigen, wenn mir jemand eine Nachricht schickt, auf was ich das swipen? Auf dein kleines Swipen. Wenn du Netbot verwendest? Ich habe noch keinen zweiten runtergeladen. Repost. Geht's wieder mit einer Reposte? Also Felix ist doch super. Felix. Tatam. Es gibt ja Kiwi, soll irgendwie toll sein. Ist das für Mac für alle? Die Menge an Clients, die da herausgesprießt ist für app.net, finde ich schon beachtlich. Ja, was halt eine Funktion war von dem funktionierenden Ökosystem. Das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen. Ich meine, viele kosten ja irgendwie nichts. Ja, vielleicht haben die gehofft, dass der oder noch nichts. Also Wedge oder so hat er auch nicht. Ja gut, also auf dem Mac ist es ja noch Unterschied, eine andere Sache, aber Kiwi will ja auch Geld verlangen auf dem Mac, aber mal sehen. Ja. Jo, zurück von app.net in den Bundestag. Ja. Ja, wo morgen? Das ist ja alles wie im richtigen Leben. Das Leben beginnt ja auch Freemium und dann später musst du plötzlich dann doch Steuern zahlen. Sozusagen, ja. Ja, wir haben ja die Netzpolitik ein bisschen vernachlässigt so in letzter Zeit. Bisschen. Aber nicht nur wir. Nicht nur wir. Ja. Auch die Netzszene hat sich lieber die Szene ausgeschlagen. Mhm. Ja, es ist endlich soweit. Oh mein Gott. Es ist endlich soweit, das Leistungsschutzrecht steht zur Abstimmung und zwar morgen. Hurra, aber es weiß noch keiner, was eigentlich drinsteht, oder? Wer das befeiern möchte, kann morgen zur Demo gehen in Berlin. 9 Uhr morgens, Brandenburger Tor. Ich habe nicht ganz verstanden, was eine Demo gleichzeitig während der Beratung jetzt noch bringt, aber vielleicht bringt es ja was. Ja, nein, aber so zumindest kann man nochmal ein Statement machen. Gesicht zeigen. Also, ich habe mich nochmal ein bisschen umgehört in letzter Zeit und viele sehr politisch interessierte Menschen haben keine Ahnung, was das Leistungsschutzrecht überhaupt sein soll und interessieren sich dafür auch gar nicht. Gut, aber das geht ja den Politikern auch nicht anders, weil ich weiß, also zumindest am Montag gab es ja so erst die Information, dass es am Freitag abgestimmt wird im Ausschuss. Hat irgendwie von Notz, glaube ich, durchsickern lassen, dass das so ist. Also bis dahin war nicht klar, dass es überhaupt passiert. Die Woche davor hat ja Netzpolitik geschrieben, das wäre jetzt sowieso gegessen wegen EU-Orchideenrecht und so. Ja. Was er dann sich als nicht ganz so wahr herausgestellt hat. Und ich weiß nicht, gibt es mittlerweile eigentlich den aktuellen Text, über den dann morgen abgestimmt wird schon? Ja, das Problem ist ja, dass sie irgendwie nochmal ganz viel umgeworfen haben, ganz kurzfristig. Was ja völlig egal ist, kann man ja trotzdem abstimmen. Das ist ja wie mit dem Wahlrecht. Natürlich. Da geht es ja auch nicht so ungefähr drum, was da drin steht, sondern man stimmt es ab. Was die Fraktion sagt. Ja, ich habe auch manchmal so das Gefühl im Koalitionsvertrag, wir werden ja hauptsächlich über Koalitionsverträge regieren. Was ja auch interessant ist, dass du dann so kurz nach der Wahl dich mal so 2 Wochen zusammenhockst und was ausmachst und dann da stur die nächsten 4 Jahre danach handelst, weil wenn du selber nicht stur danach handelst, dann kann ja dein Koalitionspartner auch alles kippen, was du machen wolltest. Ja, natürlich. Klingt logisch. Und so kommt es dann, dass jetzt unter einem Label Leistungsschutzrecht, was verhandelt wird, von dem keiner eine Ahnung hat, was es überhaupt erreichen soll und was es überhaupt machen soll. Hauptsache, das Label bleibt. Und es will ja keiner sein Gesicht verlieren. Deswegen kann man auch nicht sagen, okay, irgendwie ist da jetzt nichts rausgekommen, lassen wir das mal. Was sich verändert hat, und das habe ich überhaupt nicht begriffen, leider hatte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, mich komplett einzulesen, aber das ist wohl, dass jetzt Snippets ausgenommen werden vom Leistungsschutzrecht. Ja. Das Problem ist, dass ich immer dachte, das Leistungsschutzrecht bezieht sich nur auf Snippets. Das heißt, ich hab jetzt die letzte Woche schon so viel Unsinn dazu gelesen, unter anderem so, ja, das Leistungsschutzrecht gilt jetzt für alle außer Google, obwohl es eigentlich für Google hätte gelten sollen. So. Das heißt, wahrscheinlich sind jetzt einfach Textbausteine zwischen 58 und 62 Zeichen geschützt. Ja. Und die Robots.txt wird ins Grundgesetz aufgenommen, genau. Habe ich gehört. Also mittlerweile ist das Hauptproblem am Leistungsschutzrecht tatsächlich, dass nicht mehr entstehen wird als ein rechtsfreier Raum. Ja, richtig. Also eine Grauzone, wo nicht klar ist, was ist Recht und was ist Unrecht. Ja, also es wird halt zusätzliche Rechtsunsicherheit geschaffen eigentlich. Ja. Im Prinzip. Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, okay, ab sofort ist es verboten, über eine grüne Ampel zu gehen, wenn die schon 10 Sekunden grün ist. Genau. Ich kann natürlich mich auf der sicheren Seite bewegen und nur dann über die grüne Ampel gehen, wenn sie gerade umgeschaltet hat. Mhm. Ansonsten könnte ich mich vielleicht auch mit einer Uhr hinstellen und gucken, wann sind die 10 Sekunden um. Dann müsste ich aber auch darauf vertrauen, dass meine Uhr... Oder Leute genau fragen, die schon länger dastehen, wie lange die Ampel schon grün ist. Es entsteht einfach eine Unsicherheit, die ja nach mehreren Aussagen, die ich gehört habe, dann ja gerichtlich geklärt werden soll. Ja. Das Problem ist, dass diese Art von Gesetze machen immer nicht einbezieht, dass es normale Bürger gibt, die keine Rechtsabteilung haben, mhm, und nicht einfach sagen, ja, kümmert euch drum da, und wenn Scheiße läuft, dann zahlen wir halt, mhm, 100 Euro oder 1000 Euro oder was weiß ich. Ja. Wir machen es erstmal, sondern dass es direkt Innovation verhindert, ja, indem du den Leuten halt Angst einjagst. Mhm. Und vielleicht wird es vielen nicht so gehen, sondern die werden ganz normal weiter im Internet handeln. Wenn aber die ersten Abmahnungen da sind, mhm, dann kann sich das schnell ändern. Ja. Und dann muss es halt irgendjemand dann für die Allgemeinheit ausfechten, was es denn jetzt wirklich bedeutet. Das heißt, ich lade sozusagen den Teilnehmern an den Präzedenzfällen die Kosten dafür auf, dass ich zu faul bin, ein präzises Gesetz zu schreiben. Ja, und das ist, also mir ist auch immer noch nicht ganz klar, was das jetzt bewirken soll. Ja, weil so die eigentliche Maxime ist ja, wir wollen von Google dafür Geld, dass die in News, also news.google.com oder .de unsere Texte verwenden. So, nein, das ist, eigentlich ist die Maxime, oh scheiße, unsere Geschäftsmodelle funktionieren nicht, wir wollen irgendwo Geld herkriegen. Ja, ja. Wo funktionieren sie denn? Ah, bei Google, ach, die sind doch eh schon so reich, sollen sie uns was geben. Genau. Gut, jetzt ist der Entwurf so weit verwässert worden, dass diese Grundintention, die ja schon total bescheuert ist, auch nicht mehr erfüllt wird. Tja. Und dann ist die Frage, was bleibt denn überhaupt noch? Also für wen und gegen wen ist eigentlich dieses, ja, Gesetz? Ich habe mir irgendwie die Anhörung angeguckt. Ich glaube, das war das Freitag letzte Woche in dem Ausschuss. Das war halt total absurd, weil es wurde halt die ganze Zeit darüber diskutiert, hier, wir müssen Google das und Google hier. Und dann meinte der Typ von Google halt, ja, mach doch Robots.txt. Und dann war die Diskussion plötzlich, aber es gibt ja irgendwie News-Dinger, die halten sich nicht an Robots.txt. Und dann müssen wir die auch irgendwie rechtlich dazu verpflichten, dass sie Robots.txt implementieren. So, also es hatte irgendwie, also sie waren sich selbst nicht so einig, was sie da diskutieren und warum. Ja. Ja. Ja, und dann kommt halt irgendwie sowas raus und das halte ich für hochproblematisch. Ja. Es bleibt dann spannend, was morgen dann überhaupt abgestimmt wird. Also wir haben jetzt da nicht den Überblick. Ich hoffe, unsere Abgeordneten haben den auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall verabschiedet. Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist, wann wird es wieder aufgehoben? Und was bedeutet es überhaupt? Ja, also das war ja noch die Hoffnung, dass das irgendwie jetzt mal nur für eine Evaluationsphase verabschiedet wird, das Gesetz. Ich weiß gar nicht, wie da die Entwicklung momentan ist. Ob das, ja, das weiß ich leider auch nicht genau. Vielleicht ist es ja auch einfach ein Anti-ADN-Gesetz, also Anti-App.net-Gesetz, weil da die Snippets dann lang genug sind, dass sie unter das Leistungsschutzrecht fallen. Bei Twitter sind sie noch zu kurz. Das macht Sinn. Das macht total viel Sinn. Ja, und was man so auf Netzpolitik lesen konnte, die Interpretationen der einzelnen Politiker, was das bedeutet, waren auch sehr unterschiedlich. Ja. Da wünscht man sich dann doch manchmal so einen Papst, der einem das erklären kann. Ja, Den haben wir jetzt nicht mehr lange. Ja. Heute bis Abend 20 Uhr. Ja, ja. Also noch 3 Stunden. Noch 3 Stunden Papst. Jetzt aber schnell. Egal. Das ist ein Browser, sage ich dazu nur. Ja, aber ja. Wie sowas passieren kann, ist mir immer noch schleierhaft. Ja, nee. Ja, nee. Aber wieso? Es wird jetzt ein Gesetz verabschiedet, das tatsächlich keiner mehr will. Ja. Also vielleicht noch Springer, weil die mit der Verunsicherung vielleicht noch sich irgendwas... Für Springer ist es schon ein Gewinn, ein Gesetz zu haben, das sie bestellt haben. Egal, ob es ihnen hilft oder nicht. So per se, dieser Prozess. Ja, ja, Spielgesetz, so, halt dann kommt Gesetz. Ja. Rein fürs Ego. Das ist halt irgendwie auch wichtig, so, dass man diesen Einfluss noch hat. Ja, zu sagen, hier, mach mal ein Gesetz für uns und dann machen die das und ob es dann hilft oder nicht, ist halt auch schon wurscht. Und wem? Ja. Nun ja. Soweit zum Leistungsschutzrecht. Ihr könnt dann morgen verfolgen, wie das beschlossen wird und was dann daraus folgt. Es bleibt spannend. Das Leistungsschutzrecht. Dann kommen wir doch zum Konsum, oder? Der Konsum! Ja. Ich habe Dinge mitgebracht. Du hast Dinge mitgebracht? Ja. Unter anderem habe ich einen RSS-Reader für mich entdeckt, der meinen RSS-Angewohnheiten, die sich in letzter Zeit sehr geändert haben, entgegenkommt. Twitter-Junkie. Nein. Aber so ein bisschen. Ja. Weil ich habe im Prinzip nicht mehr viele RSS-Feeds abonniert. Das lohnt sich nicht wirklich, einen full-fledged RSS-Reader dafür zu benutzen, weil es ist einfach, da passiert zu wenig, da bin ich dann nicht oft genug drin, um wirklich die ganze Zeit was mitzukriegen und dann häuft sich es aber wieder an. Und ich bin halt so an der Grenze von, ich weiß nicht, 5 oder 6 Feeds, wo einfach so ein RSS-Reader wie Reader oder NetNewsWire oder wie sie alle heißen, halt irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist und halt irgendwie auch so einfach nicht funktioniert gerade. Und da habe ich jetzt für mich entdeckt Monotonie oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Und was es ist, ist einfach ein RSS-Reader, der nur über Notification-Sender funktioniert. Das heißt, du gibst ihm einfach eine ULF oder mehrere ULFs von RSS-Feeds. Und wenn es was Neues gibt, dann kriegst du eine Notification im Notification Center. Und das war's. Okay. Tja. Da kannst du dann natürlich im Notification Center noch einstellen, möchtest du so eine Meldung, die hochpoppt und wieder weggeht, oder möchtest du einen Dialog, den du acknowledgen musst. Aber das war im Wesentlichen dann so alles, was man da machen kann. Und für mich funktioniert das ganz gut, weil ich habe die halt dann auf Acknowledge und dann stelle ich auf sicher, dass ich eben alles gesehen habe, was da passiert. Mhm. Und okay, und dann ist es im Notification Center und wenn du drauf drückst, kommst du auf die Webseite einfach, oder? Genau. Ja, klingt sinnvoll. Mhm. Ich meine, kann man natürlich auch verwenden für, ich habe hier diese 3 wichtigen RSS-Feeds, von denen ich garantiert überhaupt gar nichts verpassen will. Und alles andere habe ich halt irgendwie in meinem RSS-Reader. Mhm. Aber so, wie ich es gerade verwende, reicht das für mich als RSS-Komplett-Lösung. Okay. Bei mir ist es ja immer noch wieder. Tja. Ja, bei mir war das mal Safari. Oh. Ja, es ist echt zum Kotzen. Das wobei, also dass es in Safari war, ist jetzt echt schon lange her. Es ist im Mail. RSS? So. Ja. Doch, das war doch. Ja, ja. Nee, das war eine Mail. Es war ein Mail und in Safari war nur. Ah ja, hast du einen Böppel gekriegt, genau. Du hast einen Böppel gekriegt. Und den Böppel, du konntest die Ansicht der Webseite verwenden. Ja, ich meinte nicht mal einen RSS-Reader, ich meinte einfach, dass ich RSS lesen kann, dass er nicht sagt, ich kann diese Seite nicht anzeigen. Okay. Das hat mir schon gereicht. Das verstehe ich. Weil ich jetzt auf irgendwelche dummen Podcast-Feeds komme und eine Folge anklicken will, dann geht es halt nicht mehr. Tja. Ja. Tja. Ich doch auf Chrome OS. Kann der auch Passwort und HTTPS mit eigenem Zertifikat RSS-Feeds? Weil für sowas fände ich es dann doch wieder interessant. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das muss ich nochmal ausprobieren. Weil es gibt ja schon immer so diese Art von Feeds, die ich nicht im Feedreader haben will. Diese ultrageheimen Feeds. Ja, Repo, genau. Bug-Reporter, so Zeug. Mhm. Ja. Private. Ja, kommt auf den Versuch an. Nun ja. Dann kommen wir zur großen, wir gucken Dinge im Fernsehen an Themensektionen im Konsumbereich. Ja, Fernsehen gucken. Ja, es kam letztens auf Arte wieder eine Sendung, die mich interessiert hat und die ich auch runterladen wollte. Mhm. Und dann habe ich wieder mal festgestellt, dass es ja dieses Mediathek.app gar nicht mehr gibt. Ja. Tja. Sehr traurig. Dann habe ich erstmal geweint eine halbe Stunde. Ja. Nur eine halbe Stunde, das ist zu wenig, muss mehr sein. Na, ich habe schon viel mehr geweint, deswegen, aber das ist mir halt wieder eingefallen und dann habe ich wieder eine halbe Stunde geweint. Naja, und dann habe ich auf Twitter gefragt, gibt es da nicht irgendwie was von Ratio Farm? Mhm. Und ja, es gibt ja was von Ratio Farm, aber das ist ja eine Scheiße, nämlich so dieses Java-Ding da, von dem wir auch schon gesprochen hatten. Mediathek Viewer. Eine Java-Applikation. Und, ja, und das, das war mir dann irgendwie sehr zuwider und das wollte ich nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr geweint und dann meinte jemand auf Twitter, ja, du kannst ja per RTMP-Dump das runterladen. Und dann dachte ich mir, ja, so habe ich das vor 5 Jahren gemacht, okay, dann mache ich das halt wieder so. Und hatte mich schon mit diesem Schicksal abgefunden quasi, dass ich wieder zurück auf die Kommandozeile muss und halt irgendwie so 2 Webseiten und eine XML-Datei kreppen muss, damit ich irgendwie den MPEG-4-Link bekomme von Arte. Und dann schrieb mir jemand, ha, hier, guck mal, hier ist eine Web-App, da kannst du irgendwie die ganze Mediathek von allen Öffentlich-Rechtlichen durchsuchen und einen Knopf drücken und dann lädt es runter. Und da habe ich mich gefreut. Und das passiert auch so? Das passiert auch so. Das Ganze heißt vavideo.de, also vavideo.de. Mhm. Und du kannst halt da irgendwie so aus dem aktuellen Programm ein Stichwort eingeben, zum Beispiel Yakuza. Und dann kriegst du halt die Yakuza-Doku von Arte, die gerade lief, und kannst da draufklicken. Und dann hast du da so rechts einen Download-Knopf. Und wenn du da drauf drückst, dann lädt er runter. Und als was kommt es dann so? MPEG 4. Nee. Ja, doch. Ja, aber das, was im schlechten RSS-Feed ist, oder das, was eben. Das Gute. Im Flash oder was auch immer drin war. Das Gute, was im Flash drin ist. Das Gute, aber trotzdem schon in einem MPEG-4-Container. So. Ja. Dieses Umtrans muss man nicht mehr selber machen. Nein. Kommt es auch mit Metadaten? Nee, oder? Das ist zu viel verlangt. Kommt es aber mit Benennungen, die die Metadaten so ein bisschen erahnen lassen? Nee. Ah. Das kommt halt vom Content Distribution Network von Arte direkt. Da heißen die ja so seltsam Christelwitzel.de oder FR, je nachdem. Da muss man sich dann selber einen Namen und Metadaten für ausdenken. Aber immerhin, ja, also das ist schon wesentlich mehr, als ich mir erhofft hatte. Mhm. Und es ersetzt für mich jetzt Mediathek.app ab auf eine gewisse Art und Weise. Aber ist nur wirklich, du suchst, dann findest du was, dann lädst du runter. Du kannst nicht sagen, hey, ich hätte gern alle Quarks und Co. Folgen. RSS-Feed. Es wäre schön, wenn es da noch ein RSS-Feed gäbe, da habe ich allerdings jetzt noch keine Funktion für gefunden. Mhm. Okay. Das finde ich ein bisschen schade. Aber die Quarks und Co-Folgen gibt es doch als RSS-Feed. Als Podcast. Aber in schlechter Qualität. Ja. Das stimmt. Ja, das ist auch erstaunlich. Das ist total krank. Aber ich finde sie immer in der Mediathek nicht, weil die so vergraben sind und deswegen. Aber ich will es ja so gucken am Fernseher. Ich meine, wenn ich es in schlechter Qualität haben will, kann ich ja auch über das terrestrische Fernsehen gucken, was bei mir immer. So Kabel, ja? Nicht digitales Kabel, weil sie mir für digital Geld verlangen wollen. Ja. Deshalb habe ich nicht digitales Kabel zu Hause auf einem 42-Zoll-Bildschirm. Das war auch so wieder voll zum Kotzen. Das war auch wieder so absurd. Ich habe am Wochenende ja die Oscars live geblockt und irgendwie so dafür extra einen DVB-T-Stick wieder ausgegraben und der DVB-T-Empfang von Pro7 ist halt wieder so schlecht gewesen, dass irgendwie so alle 5 Minuten einmal so ein Frame gedroppt ist. Ja, also, ja. Ah, naja, also deswegen jetzt wollte ich nur meinen Workflow, der eben so ähnlich wie deiner vor 10 Jahren ist, nämlich es gibt ja diese Mediathek Java-App. Java-App. Mhm. Was dann erstmal heißt, du musst ein aktuelles Java installieren, dann musst du diese Mediathek-Viewer-App über einen Shell-Skript starten und dann hast du ein schlechtes Interface und diesem schlechten Interface kannst du suchen, dann kriegst du auch da nicht noch irgendwelche Plugins updaten Nein. Okay. Du musst schon die Senderlisten nochmal laden und eigentlich sollte diese Java-App auch regelmäßig laden und die hat auch so eine Abo-Funktion, also für Quarks und Co. oder sowas, wo dann automatisch was geladen werden sollte, die funktioniert aber recht kryptisch, also die funktioniert bei mir nur, wenn ich von Hand Reload drücke. Und die Downloads scheitern auch ab und zu. Man weiß nicht so genau, wieso. Also es ist schon so, dass er sich diese Metadaten aus der Liste holt und die Server gibt es vielleicht nicht. Also da kann jetzt die App vielleicht auch nichts dafür. Naja, im Zweifel ist irgendwo ein Stack-Back-Trace, wie es aber Java so ist. Naja, ist auf alle Fälle sehr hässlich. Was aber sehr schön ist an der Stelle ist, oder sehr schön ist übertrieben, aber schön genug, dass man die Dateinamen unter denen speichert, auch customize, also mit so einem Format-String angeben kann. Das ist schön. Und dann kannst du Sender, Sendungsname und Ausstrahlungsdatum damit reinpacken und schon hast du genug Metadaten, um es anständig nach iTunes zu pipen, was ich im Endeffekt mache damit. Das heißt, ich ich habe zumindest im Workflow so, wenn ich da Download drücke, dann kommt es in ein Verzeichnis. Das Verzeichnis wird gewatcht, dann wird es konvertiert von, weil meistens ist ja das schon noch ein FLV oder so ein Container, den man nicht so mag, aber es ist meistens H.264 drin, das heißt, konvertieren geht auch schnell, also mit einem Skript, das dann entweder FFmpeg oder Handbrake benutzt, je nachdem, was erfolgreicher ist. Erstmal versucht es noch umzupacken und dann hinten drauf Atomic Parsley aufgrund des Dateinamens mit dem Ganzen so taggen, dass es iTunes-mäßig gut aufgehoben ist. Also bei mir ist es TV-Sendung, dann jeweils Quarks & Co. zum Beispiel. Der Episodentitel, die Episoden-ID ist halt einfach das Datum, was auch funktioniert. Und man muss es halt an den richtigen Stellen schreiben. Dann in das Add-to-iTunes-Folderchen moven und dann wird es automatisch importiert. iTunes läuft auf meinem Server zu Hause und über ein Apple TV wird es am meisten angeguckt. An sich würde ich es auch gerne über die iOS-Geräte angucken, aber bei einer großen iTunes-Bibliothek strecken die sich immer nach wie vor hin. Ist ja auch nur Apples eigene Infrastruktur. Ja, und warum mache ich das? Weil die Podcasts so scheiße sind. Ist, glaube ich, so die Kurzzusammenfassung, weil bei Quartz & Co. ist der Podcast scheiße, bei Extra 3 ist der Podcast halt auf halber SD-Auflösung. So. Und ich verstehe nicht, warum ich da nicht die volle Qualität kriegen soll. Ja? Vor allem, weil ich zahle ja jetzt diese. Ich zahle ja GEZ und den ganzen Scheiß. Schon immer. Es ist ja nicht so, dass es nicht. Ich will einfach nur die Inhalte gucken, aber nicht. Naja. Was ich übrigens gerade noch hier feststelle, ist, war Video hat nicht nur wohl auch RSS-Feeds, sondern auch eine App. Eine App? Mhm. Okay. Wieso dürfen die nicht so laut sagen hier, sonst dürfen die das auch nicht mehr im Text. Tja. Aber so für Android und für iOS wohl auch. Okay. Oder nur Android, weiß gar nicht. Ja, nur Android. Aber so auf jeden Fall auch RSS-Feeds. Was dann doch eine interessante Information ist. Keine Ahnung, ob da Enclosures drin sind, aber es wäre zumindest mal so eine Idee für dich auch. Ja, definitiv. Ich meine, mein Workflow hinten dran passt ja sowieso inzwischen. Mhm. Der wird auch mal besser. Vielleicht bin ich ja auch mal in der Lage, so diese Skripte ein bisschen irgendwo zu veröffentlichen, weil so tragisch sind die inzwischen nicht mehr. Uiuiui, so gut schon. So nicht draußen die herzuzeigen. Ja, also mal gucken, also ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich nur mehr Ärger. Ich traue mir, mit dem ganzen Videokram ab und zu konvertiert es nicht und dann musst du wieder irgendwo nachlesen, welchen magischen Parameter du vielleicht setzen solltest oder nicht. Ja, aber es ist, ich habe halt so viel Arbeit reingesteckt. Ich war krank, ich wollte halt Fernsehen gucken. Ich kenne das. Wenn man krank ist, schreibt man absurde Skripte. Bei mir ist das Problem, ich schreibe die immer in Perl, deswegen schäme ich mich schon deswegen, dass ich sie zu veröffentlichen habe. Ich schreibe die in Ruby, was dann auch wieder zu interessanten Sachen führt, weil die verschiedenen Versionen von Ruby, die inzwischen draußen sind, so ein bisschen Inkompatibilitäten sind da schon wieder da. So ein bisschen. Und jetzt ist ja gerade Ruby 2.0 rausgekommen, da ist gar nicht so viel neue Inkompatibilität drin. Jetzt mit weniger neuer Inkompatibilität. Aber an sich finde ich die Ruby-Skript, also finde ich ganz hübsch dann, was dann dabei rauskommt. Kann man ganz gut machen. Rake install nur Gem install, nicht Rake. Oder so. Rake brauchst du nicht. Ja. Ich wollte nur meine Ruby-Hölle kurz andeuten. Naja. Na gut. Aber zurück von alte Männer schimpfen über Skriptsprachen zum Konsum. Da haben wir nämlich noch einen alten Bekannten, eine alte Bekannte sozusagen App, die jetzt in einer neuen Version und neuem Glanz auf iOS erscheint. Ja, du hast es hier etwas. Ich habe das so geschrieben, wie wir das auch mal aussprechen. Wie sprechen wir es denn aus, Herr Pittenauer? Groceries. Groceries. Groceries heißt. Bei mir heißt die Einkäufe. Tja. Auf Deutsch heißt die Einkäufe natürlich. Mhm. Das ist vielleicht manchmal ganz wichtig. Ja. Der Store zickt ja auch. Bei mir klickt der Link nicht. Scheiße. Ja. Ist auch nur Groceries, also kannst du auch einfach updaten. Ist von Sophistication Software. Und macht eine Einkaufsliste. Ja, was ist neu? Neu ist hier so voll shiny für iOS 5 und ganz neu geschrieben. Tolles neues Icon. Das mal so ein bisschen rausknallt. So rote Icons habe ich sonst eigentlich gar nicht. So in dem Rot zumindest. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja. Die DB-Navigator-App ist so ein bisschen, aber okay. Mehr Komplimente an. Sorry, das war jetzt gar nicht böse gemeint. Ja, aber was ist denn wirklich so als neu? Also irgendwie so iOS 5, also iOS 6 Support. Und die macht so ein bisschen mehr Erkennung, wenn man Zeug eingibt. Genau. Ein bisschen freisprachlicher eintragen, beziehungsweise auch Siri benutzen für Texteingabe. Mhm. Ja. Tja. Und per E-Mail kann man sich besser austauschen. Tja, aber so insgesamt ist es einfach nach wie vor eine sehr schöne Einkaufslisten-App. Ja. Vielleicht will man auch einfach nur ausdrucken und dann einen Zettel in der Hand. Aber mir ist es echt so. Ausdrucken. Kann es jetzt. Aber ernsthaft, bei mir ist bei den Apps, egal was, und ich finde, Groceries funktioniert da echt schon erstaunlich gut beim Einkaufen. Hm. Das iPhone in der Hand zu haben, während ich einkaufe und nur eine Hand für Wagen und Ware zu haben, ist doof irgendwie. Also da bräuchte ich eher Google Glass oder so, glaube ich. Ja, oder halt für den Einkaufswagen ein iPhone. Dock. Genau. Ja. Das wäre auch nicht. Also, so Stadtkinder sitzt jetzt iPhone-Dock. Ja, genau. Also da kann ich ja auch kurz auf meinen letzten Kauf noch schnell nochmal hinweisen, weil dann bräuchte man im Prinzip dann nur eine kleine Schraube am Einkaufswagen mit dem, weil ich habe mir einen Glyph gekauft, mal wieder, weil wir hatten ja irgendwie den Glyph für iPhone 4, damals, als man den noch kickstarten konnte und Gedönse. Mhm. Und jetzt hat Studio Neat halt irgendwie so den Glyph auch für das iPhone 5 rausgebracht, inklusive dem Glyph Plus. Kann man jetzt auch noch kaufen. Und der Glyph Plus besteht eben wie aus dem Glyph und einer Ligatur. Mhm. So wegen, weißt du, Glyphe und Ligatur. Genau, und da ist quasi nochmal... Typografenwitz. Ja, Typografenwitz. Oft unterschätzt. Der Hipster freut sich. Nein. was das ist, also der Glyph an sich ist ja so dieses Stativding, wo du dein iPhone eben so reinstecken kannst, das so ein bisschen festgeklemmt ist auf der langen Seite quasi und dann unten eine Stativschraube hat, also Stativgewinde. Mhm. Und die Ligatur ist dann nochmal eine Querverbindung, die auf der kurzen Seite des iPhones nochmal hochgeht quasi hinten und das wirklich bombenfest dann macht, auch wenn du es irgendwie auf den Kopf stellst, das Ganze. Mhm. Ist eine sehr schöne Sache, habe ich halt jetzt am Schlüsselbund, weil es ist ausreichend klein und wenn man es zusammensteckt, dass man es überall hin mitnehmen kann und dann hat man immer so einen Stativhalter dabei, was ganz cool ist. Und das funktioniert halt auch nach wie vor irgendwie so, dass du den Glyph nur so an der Seite ranklemmst und dann halt irgendwie so ein Tischstativ hast. Insofern ist das schon ganz praktisch. Ja, was kostet der Spaß inzwischen? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Über was hast du es denn gekauft? Amazon geklickt. Einfach .de so? Ja. Gibt es inzwischen einfach so? Gibt es inzwischen einfach so. Total unspektakulär, ganz ohne Kickstarter. Ich meine, es ist ja jetzt der Zeit, also eigentlich ist es schon zu spät, wieder den zu kaufen, weil... Jetzt haben wir ja nur noch ein weiteres Jahr mit dem Gerät, danach haben wir einen anderen Formfaktor. Sieht der genauso aus. Ja, eben. Aber also da geht man ja davon aus, aber man weiß es nicht so genau. Tja. Der Glyph 2 ist das, oder was ist das? Ja, Glyph für iPhone 5. Oh nee, das ist ein Spiel. Glyph schreibt man ja anders. Ja. Jetzt habe ich die Hipster-Schreibweise gemacht. Glyph iPhone 5. Ich wollte hier nur noch den Preis erwähnen, den es gerade hat. Ja. 15 Euro ohne... Ohne Ligatur und mit, glaube ich, irgendwie 25 oder sowas. Deluxe. Das Deluxe-Dingsbums. Okay. 15 Euro mit einem Gorillapod oder was auch immer. Es lohnt sich, so eine Halterung zu haben, weil damit kann man die Dinger viel besser benutzen. Also ich habe da auch noch den diese Handhalterung, ja, stimmt. Die ja oben einen Einsatz hat, der wiederum auch entstanden ist, bevor das iPhone 5 rauskam. Mhm. Und deswegen klemmt es da ein bisschen komisch drin und auch nicht so gut. Und da könnte man auch den Glyph draufschrauben jetzt wiederum, was natürlich ein bisschen von hinten durch die Brust ist. Aber eigentlich so die Handhalterung macht wirklich, wenn man Videos macht, schon einfach einen großen Unterschied. Wenn du so einen Griff dran hast. So sieht es mal aus. Mehr Griffe für iPhones. Mehr Griffe für iPhones. Ja, nur denn. Ja, und jetzt kommt noch das Allerwichtigste. Oh Gott. Nämlich meine Kritik zu Finding Teddy. Finding Teddy, Muss ich leider weiterhin verschieben. Oh. Es gab nämlich nicht mal ein Update, was nicht funktioniert hat diese Woche. Ich bin sehr gespannt immer noch. Ja, ich finde es auch. Ich find erstaunt, wie wenig Kommentare. Ja, es gibt einen Kommentar jetzt, dass es nicht läuft. Es gibt einen Kommentar von mir, dass es nicht läuft, wo ich mich verschrieben habe. So. Keine Sterne. Und was mir da aufgefallen ist, dass... Richtigen Bericht gibt es, dass es wieder läuft. Dass ich als notorischer... So einer bist du. Nee, wenn es keiner geschrieben hat, ja, weil wenn ich nicht... Es gibt keinen Feedback-Kanal zu dieser Firma in irgendeiner Form, den guten. Du fotografierst das mal in Kommentar oder was? Nee, ich habe nur festgestellt, dass Etherpad Lite tatsächlich QR-Codes anzeigt im Export-Dialog. Wollen wir das gleich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie ich in diesen Dialog gekommen bin. Ja, ich habe den auch noch nie gesehen. Ich möchte auch noch erwähnen, dass ich jetzt anprangere, dass meine Pebble immer noch in der Post ist. Tja. Und die ist da schon in Deutschland seit. Die ist schon in Deutschland seit 18. Wann hast du das erste Mal gesagt, dass sie in der Post ist? Vielleicht war das nicht klug. Tja. Wenn du Hörer hast bei der Post. Das Briefmonopol war super. Egal. So, der Papst hat übrigens den Vatikan mittlerweile verlassen. Ach, du machst Live-Berichterstattung? Der macht früher Feierabend schon, oder was? Ich weiß es nicht genau, warum. Ich dachte erst um 8. Keine Ahnung, er muss ja irgendwie noch nach Haus fahren oder so. Schweinerei. Nee, der Esse muss ja noch ins Kloster. Aber das ist doch noch gar nicht gebaut. Wie, die bauen ein extra Kloster? Ja. Okay. Aber es fährt er doch erstmal nach Dingsbums so die Gandolfo oder so. Ins Sommerhaus. Ah, okay. Ja. Gut. Wenn ihr noch weiter aber Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr euch auch die Kickstarter-App runterladen. Die hat nochmal ein Update bekommen. Kickstarter-App, gute Sache. Für das iPhone. Ja. Und kriegt dann auch immer Push-Notifications, wenn sich was geändert hat bei den kickgestarteten Projekten. Das genau, die man dann selber so mit. Das ist ganz gut, weil bei Double Fine tut sich gerade gar nichts. Da ist irgendwie die Folge schon seit einem Monat überfällig. Apropos gar nichts, ich hätte gern mein Video. Dein Video? Ja, dieses Video von dem Alice in Wonderland Remixer. Ach so, von Pogo. Von der ganzen Welt und so, Pogo. Pogo. Oder zumindest irgendein Update, Pogo. Wenn du uns hören würdest, tust du aber nicht. Wir prangern dich an, Pogo. Ja, ich prangere dich an. Und ich merke, wie toll ich finde, dass ich die Show von The Frank gesponsert habe. Ja. Weil ich immer wieder. Ich habe auch noch diese Cheetah gebackt. Da ist auch schon lange nichts mehr passiert. Und Twine auch nicht. Da sieht man mal, was man alles gebackt hat und wo man schon ewig drauf wartet. Oh ja, das ist eigentlich gar nicht so gut. Ja. Die Oja. Oh ja, die Oja. Du auch. Haben wir echt zwei sinnlose Ojas. Ja, zwei sinnlose Ojas. Oh mein Gott. Und den Oculus. Der kommt ja hoffentlich bald. Ah, und Designblocks, die nichts geholfen haben. Mhm. Schade. Und Mimoto. Und Circa? Circa. Ich sehe gerade, ich habe den Pogo gar nicht gebackt. Du hast den Pogo gar nicht... Liegen. Daran wird es liegen. Wie? Du hast Pogo World Remix Tibet nicht gebackt? Nein. This project successfully raised its funding goal on March 12, 2011. Tja. 11. Falscher Podcast. Ja. Ja. Nun ja. Schade. Und mit diesen Worten können wir... Oh! Na, hier ist echt so, I never received by USB Drive. Aha. Und ich auch nicht. Sind so in den Kommentaren. Irgendwas ist da schiefgegangen. Ach, es gibt's eigentlich und du hast es noch nicht bekommen. Ja. Ha, siehst du mal. Tja. Um 17.11.2011 hat er geschrieben, dass er so gut wie fertig ist und es demnächst auf YouTube landet. Ist es einfach auf YouTube? Während Dominik auf YouTube nach seinem seit 2 Jahren vermissten Video sucht, möchte ich die Zeit nutzen, um mich von euch zu verabschieden und euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Ja, ja. Zeitlos. Zeitlos. Verabschiedet sich auch. Ja. Und Dom, du musst dich zweimal verabschieden heute. Ja. Servus. Und Baba. Sorry, ich musste jetzt... Ich höre sich was reinschleichen, was sich am Ende dieser Sendung immer reinschleicht. Es ist nur leider irgendein Rausschmeißer, den ich noch nicht gehört habe. Tja. Ja, schau mal. Venture time, come on, get your friends to go.